In Kombination mit einem Nomen wird der Effekt von Adjektiven stärker. Wiederholen Sie sie nach dem Signal. Danach hören Sie einen Beispielsatz und eine Erklärung dazu. Ich bin stocksauer. Sauer können nicht nur Zitronen, sondern auch Menschen sein. Dann sind sie ärgerlich. Wer stocksauer ist, ärgert sich extrem. Es ist ja eiskalt draußen. Wenn etwas kalt wie Eis ist, ist es natürlich sehr kalt. Ich bin wirklich strohdumm. Getrocknete Pflanzenstücke nennt man Stroh. Wer dumm wie Stroh ist, ist also extrem dumm. Bildhübsch wie immer. Ist eine Person so schön, dass sie gemalt sein könnte, dann sagt man, sie ist bildhübsch. Die haben doch todsicher eine Affäre. Es ist ganz sicher, dass wir alle irgendwann einmal sterben müssen. Wenn also etwas todsicher ist, dann ist es ganz sicher.